Das Informationssystem des Organismus. Neue Perspektiven in der Zellbiologie von Sybel Wagener. Wissenschaft findet schriftlich statt. Das heißt, sie ist Teil der Kultur und drückt sich in Sprache aus. Prinzipiell müsste sie also jedermann zugänglich sein. Die Teilhabe an einem Code, den alle sprechen und alle verstehen, wird von den Wissenschaftlern jedoch eher als Nachteil empfunden, da die Vieldeutigkeit der Umgangssprache der gewünschten Eindeutigkeit wissenschaftlicher Aussagen entgegensteht. Vielfach wird deshalb ein Jargon benutzt, der Fachfremden verschlossen bleibt. Die Naturwissenschaften stützen ihre Argumentation überdies auf mathematische Gleichungen oder chemische Formeln, mit denen nur die Eingeweihten etwas anzufangen wissen. Dazu kommt, dass heute, nachdem die groben Raster der Naturgesetze bekannt sind, Forschung immer mehr ins Detail geht, sich also zunehmend dem Besonderen widmet, aus dem sich vielleicht irgendwann einmal ein Allgemeines abstrahieren lässt. Aber erst dann, wenn das Sammeln von Tausenden oder noch mehr Fakten abgeschlossen sein wird. Es sind also sprachliche Barrieren, die der Popularisierung heutiger Forschung in einem Fach wie der Zellbiologie im Wege stehen. Der einzige Zugang für Außenseiter führt über die Metapher. Ganz auf die Anschaulichkeit der Allgemeinsprache mögen auch Naturwissenschaftler nicht verzichten. Und das hat vermutlich gute Gründe. Die Analogien, die auf sprachlicher Ebene benutzt werden, haben ihr Äquivalent in der Strukturähnlichkeit gewisser Phänomene der Realität und helfen uns begreifen, solange sie greifen. Erkenntnis misst das Unbekannte am Bekannten. Ordnungsvorstellungen allgemeinster Art werden in der nicht von vornherein falschen Annahme übertragen, dass die Prinzipien, nach denen die Wirklichkeit organisiert ist, sich überall wiederfinden müssten. Zwar wechseln die Modelle der Welterklärung, aber sie machen den jeweils herrschenden Zeitgeist aus und finden so auch ihren Niederschlag in der Wissenschaft als einem Teil der sprachlich vermittelten Kultur. Nicht zufällig ist heute überall von Kommunikation die Rede. Die früher geltende Vorstellung einer hierarchischen Organisation der Natur ist abgelöst durch Systemtheorie. Alles wird unter Systemgesichtspunkten betrachtet. Die Gesellschaft, die Natur, ein einzelner Organismus. Charakteristisch für das Hierarchiedenken war, dass man lineare Wirkungszusammenhänge annahm. Von oben wird ein Befehl gegeben, unten wird er ausgeführt. Charakteristisch für das Systemdenken ist, dass man alle Teile eines Ganzen unter dem Aspekt des Austausches sieht. Eine Aktion bewirkt eine Reaktion. Diese löst wiederum eine Gegenaktion aus, die ihrerseits rückgekoppelt ist und so weiter. Da diese Interaktion auf der Zeitschiene stattfindet, kommt ein Entwicklungsaspekt mit hinein. Dieser Austausch wird nun, analog der sprachlichen Kommunikation, als Informationsaustausch interpretiert. Auch wenn er beispielsweise zwischen Körperzellen stattfindet, die mit Hilfe von Chemikalien miteinander kommunizieren. Tatsächlich ist die moderne Biologie sehr stark von kommunikationstheoretischen Vorstellungen geprägt. So spricht man in der Molekulargenetik von einem Code des Lebens, der durch vier verschiedene Buchstaben dargestellt ist, die Nukleinsäuren. Wenn man sie richtig entschlüsselt, erhält man alle Informationen über den Bauplan einer Zelle. Eine Zelle ist nun zwar die kleinste selbstständige Einheit im Organismus, sie kann insofern als ein Individuum betrachtet werden, als sie zur Umwelt hin abgegrenzt ist durch eine Hülle, die Membran. Aber sie tritt in der Regel nicht allein auf. Professor Volker Neuhauf, Max-Planck-Institut für experimentelle Medizin in Göttingen. Und zwar muss man davon ausgehen, dass ein Organismus aus vielen Milliarden von Zellen aufgebaut ist, die nicht einfach wie Amöben im Wasser herumschwinden, sondern zu Verbänden zusammengefasst sind. Und jetzt gibt es übergeordnete Systeme, die diesen ganzen Zellverband, sprich zum Beispiel eine Leber, deren Funktion steuern und regulieren. Und dann gibt es natürlich auch innerhalb dieser Leber, wenn wir gleich bei dem Beispiel Leber bleiben wollen, Zellen, die miteinander kommunizieren. Und wie tun Sie das? Sie liegen morphologisch gesehen, anatomisch gesehen, dicht bei dicht, Seite an Seite und sind von Membranen gegeneinander abgegrenzt. Und nun, wie soll etwas voneinander Abgegrenztes miteinander so kommunizieren, dass daraus ein funktionsfähiges System wird? Das ist die Schlüsselfrage, der die zellbiologische Forschung zurzeit nachgeht, indem sie den Mikrokosmos einzelner Zellen untersucht. Was ist nun an der Basis dieses Kommunikationssystems? Die Zelle als kleinste Einheit des biologischen Systems ist durch eine Zellhaut, die Membran, von ihrer Umwelt abgegrenzt. Diese Abgrenzung ist ein Ordnungsfaktor, durch den die einzelnen Elemente der Zelle in sinnvoller räumlicher Beziehung zueinander gehalten werden. Im Ruhezustand ist die Zelle mit nichts als der Selbsterhaltung beschäftigt, mit dem Grundstoffwechsel, den sie braucht, um überhaupt leben zu können. Innerhalb des Zellverbandes jedoch, des Organismus, dessen kleinster Baustein sie ist, kommt ihr eine spezielle Funktion zu. Ist sie eine Muskelzelle, dann hat sie die Aufgabe, sich auf Befehl zusammenzuziehen oder zu erschlaffen. Handelt es sich um eine Drüsenzelle, dann ist sie so konstruiert, dass sie auf eine entsprechende Anweisung hin Stoffe ausschüttet. Die Nervenzelle ist vor allem dazu da, Handlungsanweisungen so rasch wie möglich, das heißt innerhalb von Millisekunden, zwischen Gehirn, Organen und Gliedmaßen zu übermitteln. Dem Nervensystem kommt deswegen eine besonders wichtige Rolle im Funktionieren des Organismus zu. Zum Beispiel, ein Ball kommt auf uns zugeflogen. Über die Netzhaut und den Sehnerv wird das Gehirn darüber informiert, dass sich da ein runder Gegenstand in einer bestimmten Geschwindigkeit nähert. Es sendet einen Impuls an unsere Armmuskeln aus, der bewirkt, dass wir die Arme ausstrecken, um den Ball zu fangen. Sollte es sich bei dem heranfliegenden Gegenstand um einen Stein handeln, ginge der Impuls an unsere Rückenmuskulatur und wir würden uns blitzschnell bücken, um ihm auszuweichen. Volker Neuhoff. Unser Nervensystem steuert sämtliche, aber auch wirklich sämtliche Funktionen des Organismus. Die Bewegung des kleinen Fingers, vom Lidschlag, vom Freuen, vom Hassen, von Lieben, alles wird vom Nervensystem gesteuert. Und die Frage ist, wie? Diese Frage ist primär ans Nervensystem zu stellen. Aber sie beschränkt sich nicht darauf, da es auch Zellkommunikation außerhalb des Nervensystems gibt. Die einzelnen Zellen, haben wir gesagt, befinden sich normalerweise in einem Ruhezustand, sind aber abrufbereit für ihre speziellen Aufgaben. Alarmiert werden sie durch eine Zustandsänderung in ihrem Milieu. Der Nachrichtenaustausch zwischen Zellen ist zunächst einmal die wechselseitige Information darüber, dass die Umwelt sich verändert hat. Dieses Bild entspricht der systemtheoretischen Vorstellung, dass Individuum und System, System und Umwelt, in ständiger Wechselbeziehung stehen. Wenn sich an einer Stelle etwas verändert, gerät alles in Bewegung und ordnet sich neu. In einem hochkomplexen Organismus wie dem der höheren Lebewesen herrscht feinst regulierte Arbeitsteilung. Das heißt, Zellen mit vielen verschiedenen Funktionen müssen zusammenwirken, damit Ordnung herrscht. Die Zusammenarbeit zwischen Einzelzellen hängt nun von einem gut funktionierenden Nachrichtensystem ab, der Zellkommunikation. Dabei sind zwei Aspekte interessant, die sich mit einer systemtheoretischen Interpretation der Vorgänge im Organismus in Einklang bringen lassen. Der erste ist, dass der Anstoß für Verhaltensänderungen in der Regel von außen kommt, aus der Umwelt. Wir sehen, hören, tasten, schmecken. Das heißt, wir reagieren auf Reize der Außenwelt. Wir nehmen Nahrung auf, die den Verdauungsapparat ankurbelt. Auch hier wird die Veränderung durch eine Interaktion mit der Umwelt eingeleitet. Ein Fremdkörper dringt in die Blutbahn ein und setzt die Abwehrmechanismen des Immunsystems in Gang. Der Organismus als biologisches System reagiert auf das übergeordnete System der Biosphäre. Die Nachrichtenübermittlung im Körper setzt an den Kontaktstellen mit den Umweltreizen ein, sammelt die Daten, übermittelt sie dem Gehirn bzw. dem zentralen Nervensystem, löst Entscheidungen aus, sorgt dafür, dass sie ausgeführt werden. Das alles geschieht per Zellkommunikation. Der zweite interessante Aspekt ist, dass dieses Nachrichtensystem nicht hierarchisch organisiert ist. Das Nervensystem spielt zwar eine herausragende Rolle, Aber es gibt auch Kommunikationsvorgänge, die es nicht unmittelbar kontrolliert. Die Anregung der Bauchspeicheldrüse, Verdauungsenzyme zu produzieren, geht auf ein Signal aus dem Zwölffingerdarm zurück, nicht auf ein Signal aus dem Gehirn. Bestimmte Nahrungsbestandteile setzen in der Darmwand Stoffe frei, die in die Blutbahn gelangen. Ihre Zielzellen sitzen in der Bauchspeicheldrüse. Der Blutstrom transportiert sie zum Pankreas, wo sie abgefangen werden und die Drüsenzellen zu einer Erhöhung ihrer Produktion von Verdauungsenzymen veranlassen. In diesem Fall ist das Gehirn also nicht dazwischen geschaltet. Dann gibt es noch sogenannte spontan aktive Zellen, die zum Beispiel im Herzmuskel sitzen und dort, unabhängig vom Nervensystem, einen eigenen Regelkreis bilden, der den Herzschlag reguliert. Die Suche nach einem zentralen Kontrollorgan für alle Kommunikationsvorgänge im Körper könnte sich also als vergeblich erweisen. Professor Hinrich Peters, Abteilung für Immunologie der Universität Göttingen. Natürlich würde man primär einmal nach einfacher Denkungsart sagen, irgendjemand muss das ja kommandieren, irgendwo muss das die Schaltzentrale sitzen. Aber Tatsache ist, dass sich auch Organismen schon organisieren, wenn sie noch gar keine Nervenzellen haben, sodass also auch die Nervenzellen diese Schaltzentrale gar nicht sein können in vielen Fällen. Und man muss sich, glaube ich, mit einer vollkommen anderen Denkungsart vertraut machen. Das ist nämlich, dass die Zellen sich gegenseitig kontrollieren und induzieren, stimulieren und hemmen. Nicht nur nicht gleichzeitig, sondern wechselseitig und abhängig von allerdings von außen kommenden Reizen. Wir haben also keine strenge Hierarchie, keine autoritäre Staatsform in diesen Zellgebilden, sondern wir haben eine Art von Demokratie. Es gibt immer nur eine Regierung auf Zeit. Sie wird wieder abgelöst durch gegenregulierende Elemente. Zellen operieren in einem Netzwerk. Zellen kommunizieren. Kommunikation setzt einen Sender und einen Empfänger voraus, sowie ein Medium, eine Sprache. Die Sprache der Zellen untereinander ist chemisch. Eine Zelle sendet einen chemischen Botenstoff aus, der, da bleiben die Zellbiologen in der Bildlichkeit der Kommunikationstheorie, als Signal bezeichnet wird. Es hat die Form eines Moleküls. Sehr häufig ist es ein Protein, also ein Eiweißkörper, der aus Ketten von Aminosäuren besteht. Es besitzt eine Struktur, eine innere Anordnung, die es von anderen Molekülen unterscheidet. Diese individuelle Kennzeichnung ist wichtig, denn daran wird es von der Empfängerzelle erkannt. Diese ist nämlich ausgerüstet mit Rezeptoren, die auf ganz bestimmte Signale warten. Die Rezeptoren sind spezialisierte Empfangsstationen, die jeweils nur auf ein Signal reagieren, und zwar aufgrund ihrer komplementären Struktur. Es handelt sich auch hier um Eiweißmoleküle, deren innere Anordnung derjenigen ihres Signals so genau entspricht wie ein Schloss dem dazu passenden Schlüssel. Treffen Signal und Rezeptor zusammen, verbinden sie sich für einen bestimmten Zeitraum und lösen dadurch eine Reihe von chemischen Prozessen aus, die in die Zelle hineinwirken und sie zur Erfüllung der Aufgabe stimulieren, für die sie vorgesehen ist. Anders ausgedrückt, die Rezeptoren binden die Signalmoleküle und verwandeln damit ein extrazelluläres Ereignis in ein intrazelluläres Signal, welches das Verhalten der Zielzelle verändert. Will man das Kommunikationssystem der Körperzellen nachvollziehen, muss man also schrittweise vorgehen. Erstens muss ein Signal, ein chemischer Botenstoff, erzeugt und freigesetzt werden. Zweitens muss das Signal zur Empfängerzelle weitergeleitet werden. Drittens müssen geeignete Empfänger für das Signal da sein. Viertens muss das vom Empfänger aufgenommene Signal verstärkt und verarbeitet werden. Fünftens muss die Wirkung des Signals den Bedürfnissen des Gesamtsystems entsprechend mehr oder weniger schnell wieder gelöscht werden. Sechstens gibt es einen Rückkopplungseffekt, der die vom Signal ausgelöste Zellaktivität mit dem Zellverband abstimmt. Ein weites Feld für die zellbiologische Forschung und ein unübersichtliches Feld, da es sich nicht um primitive Organismen handelt, sondern um hochorganisierte mit einer so ausdifferenzierten Arbeitsteiligkeit, dass kaum die Funktionen zu zählen sind, geschweige denn die Programme, die zur Erfüllung dieser Funktionen bereitgestellt sind. Details werden zutage gefördert, die für sich hochinteressant, manchmal sogar sensationell sind. und die so wenig zu anderen, ebenfalls hochinteressanten Details passen, dass sich daraus nichts, was man verallgemeinern könnte, zu einer Kommunikationstheorie des Organismus ableiten lässt. Hinrich Peters. Die Forscher, die jetzt die einzelnen Worte und Sätze, die die Zellen vielleicht sprechen im übertragenen Sinn, die Kommandos, also die sie von sich geben und die Empfängerorgane, die Sinnesorgane sozusagen, mit denen andere Zellen dann wieder Kommandos empfangen, analysieren, das ist außerordentlich mühsam und man endet in einem Gestrüpp von wechselseitigen Beeinflussungen, ein Wust an Fakten, der so groß ist, dass wir in diesem Wust von Fakten praktisch jede Theorie, mag sie auch noch so obskur und noch so absurd sein, irgendwie auch beweisen können. Sie haben also so viele Fakten, die sich auch entgegengesetzt sind in ihrer Aussage, dass sie fast jede auch noch so spinnige Theorie damit beweisen können. Und das ist ein großes Problem. In Göttingen existiert seit dem vorigen Jahr ein von der Deutschen Forschungsgemeinschaft eingerichteter Sonderforschungsbereich Grundlagen zellulärer Wechselwirkung und Signalvermittlung, an dem 11 Arbeitsgruppen beteiligt sind, die in Universitäts- und Max-Planck-Instituten auf den Gebieten der Zellbiologie, Biochemie, Immunologie, Neurobiologie forschen. Die Frage nach dem Wie der Zellkommunikation ist das gemeinsame Dach für sehr unterschiedliche Ansätze. Sprecher dieses Sonderforschungsbereiches ist der Neurochemiker Professor Volker Neuhoff. Was Sie brauchen, ist den Morphologen, der jetzt also mit hochauflösender Elektronenmikroskopie in die feinsten Strukturen reinguckt, an denen der Immunologe oder der Membranforscher mit irgendwelchen Substanzen rumfummelt. Das muss morphologisch abgesichert sein. Dann brauchen Sie einen Chemiker, der die Analysen macht, der Ihnen Substanzen synthetisiert oder Sequenzen aufklärt. Dann brauchen Sie den Pharmakologen, der Ihnen seine Kenntnisse über die Wirkung von den spezifischen Stoffen einbringt. Dann brauchen Sie den Physiologen, der mit Hilfe seiner Methoden jetzt wieder feststellt, ist denn das Signal überhaupt angekommen? Kann ich das registrieren? So ungefähr wie den Pfeifton im Rundfunk beim Zeitzeichen. Kommt der an, kommt der nicht an? Je mehr verschiedene Disziplinen Sie beieinander haben in diesem Fach, desto besser ist es, weil wir dann nämlich unser Spezialwissen zusammentragen können zu einem großen gemeinsamen Wissen. Was ist bekannt? Ein Kommunikationsmodell nach dem Schema: Signal trifft auf Rezeptor und wenn der Schlüssel ins Schloss passt, kommt es zu einer Reaktion, die den Zustand der Zelle verändert. Professor Hans-Dieter Söhling, Abteilung für klinische Biochemie im Zentrum Innere Medizin der Universität Göttingen. Grundsätzlich geht man davon aus, dass die Signalvermittlung erfolgt über die Freisetzung von Signalstoffen durch eine Zelle und den Empfang dieser Signalstoffe durch die empfangende Zelle. Unterschiedlich sein kann der Weg, wie die Signalübermittlung erfolgt. Im Nervensystem ist es im Allgemeinen so, dass die sendende Zelle in direkter Nachbarschaft zur empfangenden Nervenzelle gelagert ist und die Übertragung dieser Signalstoffe direkt über den Spalt zwischen den Zellen erfolgt. Und das Gleiche gilt bei der Übertragung der Nervenimpulse zum Beispiel auf die Muskelzelle. Die andere Möglichkeit ist die, dass die Senderzelle und die Empfängerzelle räumlich weit auseinander sind und dass dann irgendein Medium zwischen diesen Zellen vermittelt. Und das ist im Allgemeinen der Blutweg. Das heißt, der Signalstoff wird von der Senderzelle ins Blut abgegeben, gelangt dann auf dem Blutweg an die Empfängerzelle. Sonst ist kein prinzipieller Unterschied. Die funktionale Differenzierung beginnt also bereits bei den Signalstoffen, die man danach unterscheiden kann, ob sie auf kurzfristige oder langfristige Wirkung angelegt sind und ob sie kurze oder lange Strecken überwinden müssen. Es gibt zwei große Klassen. Das sind die Neurotransmitter und die Hormone. Die Wirkung der Neurotransmitter entfaltet sich im Nervensystem und an seiner Peripherie. Bekanntlich misst man die Signalübermittlung innerhalb des Nervensystems mit sogenannten Aktionspotentialen, die durch die Veränderung der elektrischen Spannung innerhalb der Nervenzellen entstehen. Unter dem Einfluss von positiv geladenen Natriumionen, die durch plötzlich entstandene Kanäle ins Zellinnere fließen, springt die Spannung der Nervenzelle von negativ nach positiv. Später kehrt sie in ihren negativ geladenen Ruhezustand zurück. Diese Aktionspotenziale setzen sich als Impulse innerhalb der langgestreckten Nervenzelle fort. Die Nervenzellen sind aber nicht miteinander verwachsen, sondern begegnen sich an sogenannten Synapsen, wo sie durch einen sehr feinen Spalt getrennt sind. Bei der Überbrückung dieses Spaltes tritt stets ein Neurotransmitter in Aktion, in diesem Fall das Acetylcholin. Es ist auch da beteiligt, wo Nerven den Muskelzellen begegnen und der synaptische Spalt überwunden werden muss, um der Muskelzelle den vom Gehirn ausgehenden Befehl zu erteilen, sich zusammenzuziehen. Träger dieser zerebralen Anweisung ist das Acetylcholin. Neurotransmitter jedenfalls sind kurzfristig wirkende Signalstoffe. Hormone hingegen, die andere Hauptklasse der Signalstoffe, sind auf langfristige Wirkung angelegt. Sie wandern im Blutstrom zu weit entfernten Zielzellen, deren Rezeptoren sie mit ihrer komplementären Struktur in Empfang nehmen und an sich binden. Nun ist Molekül nicht gleich Molekül, selbst wenn es dieselbe Substanz repräsentiert. Volker Neuhoff. Wenn in der Sequenz der Aminosäuren, die dieses Molekül aufbaut, auch nur irgendetwas an einer ganz minutiösen Stelle ist, das ganze Molekül wertlos. Das alleine ist eine unglaubliche Tatsache. Hunderte von Aminosäuren in einer ganz bestimmten Reihenfolge angeordnet, bedeutet schon ein Signal. Die Faltung dieses Moleküls in eine ganz bestimmte Konformation, das ist schon wieder ein Signal. Denn wenn diese Faltung nicht stimmt, dann passt dieses Molekül nicht an die genauen Empfängerstationen. Es ist also irgendwie umgefaltet, ist das Signal wertlos, obwohl die Molekülstruktur noch die gleiche ist. Hier deutet sich zweierlei an. Einmal die Vielfalt des Mikrokosmos, mit dem wir es zu tun haben, und außerdem die Möglichkeit der Fehlerquote. In der Tat verwundert man sich immer wieder darüber, wie wenig bei dieser Feinregulierung offenbar normalerweise schiefgeht. Das ordnungsgemäße Funktionieren des Organismus ist angesichts der fatalen Folgen, die schon eine winzige Abweichung nach sich ziehen müsste, wahrhaftig ein Wunder. Unterstützt von der Elektronenmikroskopie, die aus Größenbereichen von Millionstel Millimetern noch erkennbare Bilder liefert, ist die zellbiologische Forschung dabei, Signalmoleküle zu isolieren, zu identifizieren, zu charakterisieren, sich gleichermaßen die dazugehörigen Rezeptoren vorzunehmen und nachzusehen, wo die nun genau sitzen. Auf der Oberfläche der Zelle, in der Zellmembran, in der Zelle selbst. Sind sie immer da? Werden sie unter bestimmten Einflüssen extra von der Zelle bereitgestellt? Verschwinden sie wieder, wenn ihr Zweck erfüllt ist? Die Sache mit den Signalstoffen ist vergleichsweise einfach, wenn wir uns den Rezeptoren zuwenden. Die meisten Zellen sind mit sehr unterschiedlichen Rezeptorenarten ausgerüstet, die alle auf Botschaften warten, die den Zustand der Zelle im Sinne ihrer speziellen Funktion verändern. In welchen Größenordnungen wir uns bewegen, mag durch den Hinweis angedeutet sein, dass die Zahl der Rezeptoren für ein spezielles Signal zwischen 500 und über 100.000 pro Zelle variieren kann. Die Rezeptoren sitzen entweder auf einem Haufen oder verteilen sich über die Zellwand. Sie sind Empfangsstationen, deren Zweck es ist, chemische Botschaften von außerhalb der Zelle nach innen zu vermitteln. Ihre Notwendigkeit ergibt sich daraus, dass die Zellmembran verhältnismäßig undurchlässig ist. Man muss hier gleich wieder eine Einschränkung machen. Sie ist nicht völlig undurchlässig. Sie besteht praktisch aus einer Fettschicht, durch die nichts hindurchgeht, was wasserlöslich ist. Die Neurotransmitter und die meisten Hormone sind wasserlöslich. Deswegen können sie die Zellhaut nicht überwinden. In der Körperflüssigkeit bewegen sie sich hingegen selbstständig. Nun gibt es aber noch andere Signalstoffe aus der Klasse der Hormone, die relativ wasserscheu, dafür aber fettfreundlich sind. Die Steroide. Im Blut können sie nicht diffundieren wie wasserlösliche Stoffe. Deswegen hat sich die Natur ein Hilfsmittel einfallen lassen. Sie werden sozusagen im Huckepack-Verfahren von Trägermolekülen durch den Blutstrom transportiert und an der Zellwand abgeliefert, durch die sie problemlos hindurchschlüpfen. Hans-Dieter Söhling. Im Falle der Steroide sind das ja relativ fettfreundliche Moleküle, jedenfalls verglichen mit den meisten Signalstoffen, die über die anderen Rezeptoren gehen. Außerdem gibt es im Blut Carrier-Substanzen, also Proteine, an die, die sich anlagern, solange sie durchs Blut transportiert werden. Träger-Proteine. Und die werden dann bis an die Membran der Empfängerzelle gefahren transportiert durchs Blut und gelangen dann wahrscheinlich aufgrund ihrer molekularen Eigenschaften direkt durch diese Plasmamembran hindurch, werden dann im Zellinneren wiederum von Transportmolekülen in Empfang genommen und dann an den Ort der Wirkung, der meist im Zellkern liegt, transportiert. Also wieder ein besonderes Verfahren, der Huckepack-Transport. Im Zellinnern, dem Zytoplasma, treffen diese wasserscheuen Boten dann endlich auf die für sie bestimmten Rezeptoren. Daraus geht schon hervor, dass es auch im Zellinnern Rezeptoren gibt, nicht nur auf der Zelle. Die Rezeptoren, die draußen sitzen, sind offenbar für Signalstoffe bestimmt, die ohne ihre Hilfe die Zellwand nicht passieren könnten. Wie gelingt es wasserfreundlichen, fettscheuen Körpern nun, die Barriere der Zellmembran zu überwinden? Einfachster Weg, ein Türchen wird aufgemacht. Privatdozent Dr. Bert Sackmann, Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie, Göttingen. In sehr vielen Fällen, besonders im Nervensystem, ist die primäre Veränderung eine Veränderung der Leitfähigkeit der Zellmembran. Und die Leitfähigkeit, die verändert sich in dem, also populär gesprochen, Poren in dieser Membran, die im Normalzustand, im geschlossenen Zustand sind, kurzzeitig aufgehen. Es entsteht also so eine Art Loch oder Löcher in der Membran. Und durch diese Löcher diffundieren also Ionen. Und das stellt eigentlich einen primären Schritt in so einer Signalkette dar. Wiederum treffen wir auf ein sowohl als auch. Es gibt die elektrochemische Koppelung von Signalen. Da ist der elektrische Impuls der erste Schritt in der Kette. Dann folgt die chemische Reaktion als zweiter Schritt. Und es gibt die chemoelektrische Koppelung. Da ist der Transmitter vorn und löst über den Rezeptor eine Änderung der elektrischen Spannung aus. In menschliche Kommunikation übersetzt, könnte man in einem Fall von einer sprachlosen, im anderen Fall von einer sprachgebundenen Nachrichtenübermittlung sprechen. Wobei die sprachlose, die elektrische Signalweitergabe, die direktere ist. In dem Moment nämlich, wo ein Transmitter oder sonst ein Botenstoff dazwischen geschaltet ist, benimmt sich die Zelle nicht mehr als ein blinder Befehlsempfänger, der gehorcht und sonst nichts, sondern sie erlaubt sich Rückfragen. Das ganze System der Verstärkung eines Signals, auf das wir noch zu sprechen kommen, beruht auf ständiger Rückkoppelung, also eigentlich Vergewisserung, ob das Signal wirklich so gemeint ist und nicht plötzlich zurückgezogen oder von einem Gegensignal abgelöst wird. Was hat es nun mit diesen Löchern in der Membranwand, den Kanälen auf sich? Bert Sackmann? Das Modell, das man hat, ist, dass in einer Lipidmembran ein Protein-Eiweißmolekül verankert ist, das durch die Membran durchgeht. Das geht also von der extrazellulären Seite durch, bis zur intrazellulären Seite durch diese Lipidmembran durch. Und die Vorstellung ist so, dass in Abwesenheit von diesem Signalmolekül das Molekül so gefaltet ist, dass also dicht ist, kann kein Ion durch. Und nun kommt das Signalmolekül angeschwommen. Sagen wir, es handelt sich um Acetylcholin, den Neurotransmitter, der die funktionelle Verbindung der Nerven untereinander und zwischen Nervenfaser und Muskelfaser vermittelt. Er bindet selbstverständlich an einen Acetylcholin-Rezeptor. Dieser ist nun ein besonders großes Molekül, das sowohl eine Stelle für die Anbindung des Acetylcholins als auch eine andere für die Öffnung eines Kanals vorweist. In dem Moment, wo das Acetylcholin empfangen wird, ändert sich die Struktur des Empfängermoleküls in der Weise, dass ein Loch entsteht. Bert Sackmann? Die Öffnung ist eine Folge der Bindung vom Transmitter an den Rezeptorteil. Und man bezeichnet das als Konformationsänderung. Das heißt im Grunde genommen nur, dass sich die Struktur von diesem Molekül ändert, so dass also ein Kanal entsteht. Und wenn dieser Kanal entstanden ist, dann fließen Ionen, die extra- und intrazellulär da sind, entsprechend ihren Konzentrations- und elektrischen Gradienten durch dieses Loch durch. So eine Signalkette besteht aus verschiedenen einzelnen Schritten. Und der Schritt, der also die Membran überbrückt, ist der Stromfluss. Die Biophysik ist heute in der Lage, nicht nur die Ströme in der Größenordnung der Aktionspotenziale zu messen, wo sich die Impulse von Hunderttausenden oder Millionen von Kanälen überlagern, sondern sie kann sogar die elektrische Spannung darstellen, die beim Öffnen und Schließen eines einzelnen Ionenkanals entsteht. Eine derartige Verfeinerung der Messmethoden ist die Voraussetzung dafür, dass der Mikrokosmos der Zellkommunikation der Forschung überhaupt zugänglich wird. Nun spielen die Ionenkanäle eine besonders große Rolle bei der Signalübermittlung im Nervensystem, die elektrisch erfolgt, als eine Kettenreaktion von steigender und fallender Spannung. Bert Sackmann. Was Nervenzellen auszeichnet, ist ein Satz von speziellen Ionenkanälen, also von vielen verschiedenen Typen, und die in verschiedenen, sagen wir mal, Mischungen auftreten. Sie können die Kanäle klassifizieren nach der Art des Rezeptors, auf den hin sie angeschaltet werden. Da gibt es eine grobe Unterteilung in spannungsgeschaltete Kanäle und in transmittergeschaltete Kanäle. Und dann können Sie klassifizieren nach der Art des Ions, das es durchlässt. Ne? Also der Natriumkanal, der für die Weiterleitung von so einer Signalschwankung verantwortlich, lässt nur Natriumionen durch, Kaliumkanal nur Kaliumionen durch. Und so haben Sie also eine zweifache Spezialisierung. Einmal, wie der Kanal an- und abgeschaltet wird, und zum anderen, was er durchlässt. Der unterschiedliche Besatz mit verschiedenen Kanälen unterscheidet die Nervenzellen voneinander. Nun ist es offenbar nicht so, dass nur Nervenzellen Ionenkanäle haben, obwohl ihre Spezialisierung auf die elektrische Impulsübertragung dies vermuten ließe. Alle Zellen im Körper haben einen bestimmten Satz von Ionenkanälen, die vermutlich auch irgendeine Funktion erfüllen. Aber welche? Das ist eine der vielen offenen Fragen in der Zellbiologie. Auf der einen Seite ist da der relativ simple Bau eines solchen Ionenkanals, der eine Art Schalter darstellt. Sein Mechanismus kennt nur zwei Zustände. Entweder ist er offen oder er ist zu. Er ist nie halb oder dreiviertel offen und er lässt immer die gleiche Portion Ionen durch. Der Anschaltvorgang ist unvorstellbar kurz. Er beträgt weniger als eine Mikrosekunde. Nicht konstant ist hingegen die Öffnungsdauer. Sie schwankt um einen Mittelwert. Je nach Lebewesen beträgt sie 1 bis 5 Millisekunden. Dieser stabile Mechanismus kontrastiert mit den unzähligen Kommunikationen, die durch ihn ermöglicht werden. In wie vielen Fällen von zellulärem Signalaustausch Ionenkanäle in Aktion treten, ist noch kaum erforscht. Hans-Dieter Söhling. Wir gehen jedenfalls davon aus, dass Kanäle ihr biochemisches Äquivalent haben in Form von sogenannten Kanalproteinen. Und die Leitfähigkeit eines Kanals wird offensichtlich ganz wesentlich bestimmt durch die jeweilige Konformation dieser Proteine. Man kann sich das vielleicht etwas sicher, etwas naivisierend vorstellen, dass einfach die an der Kanalbildung beteiligten Proteine durch Änderung der Konformation den Kanal kleiner oder größer machen, zum Beispiel, sodass das zu transportierende Protein durchpasst oder nicht durchpasst, wäre ein Beispiel. Nicht? Aber das ist nur ein Beispiel der Regulation. Es kann auch sein, dass der Kanal in seiner Öffnungswahrscheinlichkeit reguliert wird. Das heißt, wenn er offen ist, geht das Molekül durch, aber wie oft er pro Zeiteinheit offen ist, wird wiederum reguliert durch Konformationsänderung eines Proteins. Diese Kanäle bestehen ja meist aus Untereinheiten, also aus mehreren verschiedenen Proteinen, und das Zusammenspiel dieser Proteine bestimmt die aktuelle Funktion des Kanals. Und so gibt es also ganz verschiedene Möglichkeiten, diesen Kanal zu regulieren. Es kann ein Kanal gekoppelt sein an einen Rezeptor, genau, und der Rezeptor kann, wenn er besetzt ist mit einem entsprechenden Signal, seine Konformationsänderung mitteilen auf den Kanal, und dadurch wird der Kanal in seiner Struktur geändert. Er wird weiter oder enger, oder die Öffnungswahrscheinlichkeit pro Zeiteinheit wird erhöht oder erniedrigt. Solche Dinge sind bekannt. Wir sind immer noch an der Barriere der Zellwand. An dem Punkt, wo die Botschaft beim Empfänger eintrifft. Der Vorgang ist verglichen worden mit einer Funknachricht, die von einem Fernschreiber, dem Rezeptor, aufgenommen, dekodiert und weitergereicht wird. Aber es geht ja letzten Endes darum, dass der Inhalt der Nachricht die Zelle erreicht und sie zur Erfüllung ihrer Funktion stimuliert. Bevor wir aber ins Zellinnere gehen und beobachten, auf welche Weise die Botschaft an ihr Ziel kommt, bleibt noch zu klären, wie der Rezeptor die Verbindung zwischen Zelläußerem und Zellinnerem herstellt. Wobei wiederum die Einschränkung gemacht werden muss, dass, was bisher bekannt ist, nicht die Fülle aller Möglichkeit abdeckt. Was folgt der Interaktion des Signals mit seinem jeweils spezifischen Rezeptor? Festgestellt wurde, dass die signalbesetzten Rezeptoren gruppenweise näher rücken, Sie bilden kleine Klümpchen, Cluster. An dieser Stelle beult sich die Plasmamembran einwärts und bildet eine Art Sack. Dieses sackähnliche Gebilde wird schließlich nach innen abgeschnürt und löst sich im Zytoplasma auf. Signal und Rezeptor werden entweder abgebaut oder aber es wird nur das Signal vom Rezeptor gelöst und der Rezeptor wird wieder an seinen vorherigen Standort in der Plasmamembran befördert. Die Frage ist nun, ob die Internalisierung des Signals Voraussetzung für seine Wirkung ist. Da scheiden sich die Geister. Man neigt heute zu der Annahme, sie sei in der Kette der Signalvermittlung jedenfalls nicht der entscheidende Schritt, sondern es sei die Änderung, die sich durch die Bindung des Signalmoleküls für das Rezeptormolekül ergibt, die die zelluläre Wirkung auslöse. Hans-Dieter Söhling? Das Prinzip kennt man eigentlich genau im Detail. Der Rezeptor hat eine bestimmte Affinität für das ursprüngliche Signal, wie ein Schlüssel in ein Schlüsselloch passt, und andere Signale passen eben nicht hinein. Durch diese Bindung des Signals an den Rezeptor kommt es zu einer Konformationsänderung des Rezeptors. Durch die Änderung der Konformation des Rezeptors kommt es dazu, dass ein bestimmtes Membranprotein eine erhöhte Affinität an den vom Signal besetzten Rezeptor gewinnt und sich zusammenlagern. Durch diese Zusammenlagerung ändert sich wiederum die Konformation dieses Membranproteins und dadurch ist es in der Lage, mit einem weiteren Membranfaktor zu reagieren. Wie man sieht, wird es immer komplizierter. Und es ist Zeit, den Begriff des Second Messenger einzuführen. Der zweite, also nachgeschaltete Botenstoff. Er spielt die entscheidende Rolle bei der Vermittlung des angekommenen Signals ins Zellinnere. Hans-Dieter Söhling. Wir beschäftigen uns hauptsächlich mit den Ereignissen, die in der empfangenen Zelle ablaufen, nachdem sie mit dem Signal konfrontiert worden ist. Das heißt, was dahinter geschaltet ist. Und da ist es ja im Allgemeinen so, dass die Interaktion des Empfängers mit dem Signal dazu führt, dass bestimmte Botenstoffe synthetisiert werden oder freigesetzt werden, die dann im Inneren der Zelle überhaupt den eigentlichen Effekt erst auslösen. Und diese Stoffe führen dann im Inneren der Zelle durch die Wirkung auf jeweils spezifische Enzyme zu einer Art Verstärkereffekt. Die wichtigsten Second Messengers seien kurz genannt. Es ist das zyklische AMP, Adenosinmonophosphat und die Konzentration des freien Calciums. Daneben gibt es noch eine Reihe anderer und es werden auch ständig neue entdeckt, weil sich die Forschung zurzeit auf dieses Thema konzentriert. Was macht ein Second Messenger? Hans-Dieter Söhling. Eine gemeinsame Funktion von Second Messenger können Sie nie bringen, weil die Auswirkung der Second Messenger so multiple ist, wie es Zellfunktionen gibt. Was man sagen kann, ist, dass die Natur offensichtlich ein relativ einfaches Rüstzeug geschaffen hat zur Übermittlung der Signale, aber ein sehr kompliziertes Netz von Signalfolgereaktionen. Es gibt jegliche Spielart. Es gibt die Möglichkeit, dasselbe Signal über zwei verschiedene Rezeptoren wirkt und entsprechend unterschiedliche Folgereaktionen hervorruft. Es gibt auch die Möglichkeit, dass dasselbe Signal über identische Rezeptoren wirkt, aber auch wiederum unterschiedliche Folgereaktionen anlaufen, dadurch, dass eben die Zelle aufgrund der Differenzierung von vornherein auf dasselbe Signal und auf denselben Second Messenger in ganz unterschiedlicher Weise reagiert. Das wird primär nicht durch das Signal, sondern durch die Zelle bestimmt. Nicht? Das heißt, das Arsenal der Second Messenger ist verhältnismäßig klein. Ich bin sicher, wir kennen noch nicht alle, aber ich bin auch der festen Ansicht, dass die Zahl der Second Messenger endlich ist, also nicht sich permanent vervielfacht, während die Zahl der Wirkungen des Second Messenger noch sehr viel größer ist als das, was wir kennen. Da kennen wir nur die Spitze des Eisbergs. An dieser Stelle bleibt uns nichts anderes übrig, als ein paar Beispiele zur Kenntnis zu nehmen. Wir wollen sie nur möglichst schematisieren, da chemische Fachworte den Nichtfachmann leicht einschüchtern. Also, was läuft zum Beispiel ab, wenn ein Signal auf eine Empfängerzelle trifft, die sich des zyklischen AMP als Second Messenger bedient? Der Rezeptor, bekanntlich ein Eiweißmolekül, verändert durch die Bindung an das Signal seine Konformation, das heißt die räumliche Anordnung seiner Atome. Auf diese Weise wird er interessant für ein anderes Protein. Wir nennen es A, das ebenfalls in der Zellmembran sitzt. A tut sich mit dem Rezeptormolekül plus Signalmolekül zusammen und verliert dabei den Zusammenhalt mit einem Phosphat B. Stattdessen wird es anziehend für ein Phosphat C. C bewirkt aber, dass sich unser Protein A vom Rezeptor trennt. Später kehrt es wieder zu ihm zurück. Zwischendurch vereinigt es sich aber mit einem bestimmten Enzym, das derart stimuliert sofort anfängt, den Second Messenger CAMP aufzubauen. So hat also das ursprüngliche Signal nach der Bindung an den Rezeptor über eine chemische Kettenreaktion die Herstellung des Second Messenger CAMP bewirkt. Dabei gab es insofern einen Rückkopplungseffekt, als unser Protein A für die Dauer der Besetzung des Rezeptors durch das Signalmolekül ständig zwischen dem Enzym, das CAMP produzierte, und dem Rezeptor hin und her wanderte. Wir haben ja darauf hingewiesen, dass das eine Art Rückversicherungssystem ist, um zu überprüfen, dass die einmal ausgegebene Parole produziere CAMP noch gültig ist. Da unser signalbesetzter Rezeptor nun aber keineswegs nur ein Proteinmolekül A aktivierte, ganz abgesehen von den anderen Rezeptoren, die parallel arbeiteten, hat sich der Vorgang multipliziert. Eine recht ansehnliche Menge von CAMP-Molekülen hat sich in der Zwischenzeit angesammelt. Damit ist die Signalkette aber noch nicht an ihrem Ende angelangt, denn wir sind ja erst bei der Zwischenstufe des Second Messenger. Was der nun wieder bewirkt, führt, pauschal gesagt, zu einer sprunghaften Steigerung der Zellaktivität. Kurz, am Anfang steht die Bindung des Signals an den Rezeptor. Dieses Ereignis wird in eine Kaskade von Folgesignalen verwandelt, die nur den einen Zweck haben, die Tätigkeit der Zelle anzuregen. Nun geht sie ihrer Funktion nach. Sie zieht sich zusammen oder entspannt sich. Sie schüttet einen Stoff aus oder verleibt sich einen Fremdkörper ein. Was sie genau tut, hängt von ihrem Standort im Organismus ab. Bleiben wir bei Signalstoffen, die über den Second Messenger zyklisches AMP wirksam werden. Zum Beispiel das von der Nebennierenrinde produzierte Hormon Adrenalin. In den Fettzellen führt es zum verstärkten Fettabbau, in den Darmzellen zur Sekretion von Verdauungssaft, im Herzen zur Pulserhöhung und verstärkten Zusammenziehung. In der glatten Muskulatur aber ganz gegenteilig zur Entspannung. Oder das Acetylcholin, das uns schon begegnet ist. Es bewirkt in der glatten Muskulatur die Zusammenziehung der Zellen, die Langerhanschen Inseln des Pankreas hingegen veranlasst ist zur Insulinabgabe. Nun gibt es Fälle, in denen CAMP als Vermittler offenbar noch nicht spezialisiert genug ist und ein anderer Second Messenger, eigentlich ein Third Messenger, kommt ins Spiel. Die Erhöhung der Calciumkonzentration innerhalb der Zelle. Auch das ist ein interessantes Phänomen, denn hier kommen zusätzlich physikalische Prozesse der interzellulären Nachrichtenübermittlung zum Zug. Eine Koppelung chemischer und elektrischer Impulse findet statt. Die Calciumkonzentration in der Zelle kann auf zweierlei Weise erhöht werden. Einmal durch Verstärkung des Einstroms von Calciumionen von außerhalb ins Zelleninnere, das setzt die von einem Aktionspotential, einem elektrischen Impuls ausgelöste Öffnung von Calciumkanälen in der Plasmamembran voraus. Eine zweite Möglichkeit besteht darin, dass das Calcium in Speichern innerhalb der Zelle eingeschlossen ist und durch die Einwirkung des Signals auf bisher unbekannten Weg aus diesen Speichern freigesetzt wird. Auf jeden Fall wirkt der plötzliche Anstieg des Calciumspiegels als Stimulator der Zelltätigkeit. Und es ist ein sehr schnell wirkender Vermittlerstoff, der zum Beispiel an einer neuromuskulären Synapse tätig wird, also da, wo Nervenenden in unmittelbarer Nachbarschaft zu Muskelzellen liegen. Das Einströmen von Calcium-Ionen in die Nervenzelle löst in Millisekunden die Freisetzung von Acetylcholin aus, das über den synaptischen Spalt hinweg mit den Acetylcholin-Rezeptoren an der Oberfläche der Muskelzellen reagiert und zur Muskelkontraktion führt. Wenn Calcium beteiligt ist, geht die Signalübermittlung besonders schnell. Hingegen kann es Stunden dauern, ehe eine Signalkette abgeschlossen ist, die über den Proteinabbau funktioniert. Hans-Dieter Söhling. Wenn Sie zum Beispiel unter der Wirkung von Schilddrüsenhormonen den Stoffwechsel der Zelle umstellen, dann erfolgt dies im Allgemeinen dadurch, dass das Schilddrüsenhormon die Synthese bestimmter Enzymproteine stimuliert bzw. die von anderen hemmt, sodass das Gleichgewicht und bestimmte Stoffwechselschritte verändert wird. Und das braucht einfach seine Zeit, bis dieses neu vermehrte Protein in genügend Mengen da ist, bzw. Vorhandenes Protein, dessen Menge reduziert werden soll, Enzymprotein, abgebaut ist. Auch das braucht seine Zeit. Es gibt Proteine, die haben einen sehr schnellen Turnover, aber der Großteil der Enzymproteine hat doch einen Umsatz im Stundenbereich und deswegen geht das nicht so schnell. Bisher haben wir uns mit einem einfachen Modell der Nachrichtenübertragung befasst. Ein Signal ist angekommen, eine Losung ist ausgegeben worden, die verschlüsselt war, von der Empfangsstation dem Rezeptor dekodiert und in einer Serie von detaillierten Handlungsanweisungen an die Zelle weitergegeben wurde. Die Zelle wurde in die Pflicht genommen. Dabei haben wir außer Acht gelassen, dass die Zelle nicht allein operiert, sondern in einem Verband. Wir haben auf einen Rückkopplungsmechanismus zwischen aktivierten Zellbestandteilen und signalbesetztem Rezeptor verwiesen. Nun ist es aber so, dass dieser Rückkopplungsmechanismus auch über die Zelle hinausgeht. Dass sie, auch wenn sie sozusagen persönlich angesprochen wird, von einem ganz allein an sie gerichteten Signal, nicht ohne die Mitwirkung ihrer Nachbarzellen aktiv werden kann. Hinrich Peters? Es wäre viel zu einfach anzunehmen, dass da aus der einen Zelle eine Botensubstanz entspringt, unkontrolliert und von der anderen begierig aufgenommen wird. Dann hätten wir ja keine Regulation. In Wirklichkeit ist es so, dass sowohl die Herstellerzelle dieser Botensubstanz erstmal dazu angeregt werden muss, durch von außen kommende Signale, als auch dann das Signal produzieren muss und auch in der Lage sein muss, es nicht zu produzieren. Das heißt, dass auch auf dieser Ebene eine Regulation stattfindet, ja oder nein, das Signal abzugeben. Dann das Signal die Zielzelle auch erreichen muss und das ist nach meiner Meinung am besten möglich über direkten Zellkontakt. Das heißt, jetzt müssen die Zellen sich gegenseitig erkennen. Sie müssen sich erkennen, sie müssen sich zueinander finden, sie müssen sich dann in engen Kontakt miteinander begeben, aufgrund ihrer Erkennungs- und Oberflächensignale. Und wenn das abgelaufen ist, kann auch dieses Mediator-Übermittler-Signalmolekül dann übertragen werden von der einen in die andere Zelle. Und die zweite Zelle muss genauso, die Empfängerzelle, auch darauf vorbereitet werden. Auch darüber gibt es ein sehr definiertes Wissen inzwischen, dass die Empfängerzelle einen Rezeptor auf der Oberfläche entwickeln muss. Eventuell hat sie ihn also vorher gar nicht. Sie muss auch erstmal dazu angeregt werden, den Empfänger, das Empfängermolekül, also den Rezeptor zu entwickeln. Und erst dann kann sie, wenn der Kontakt hergestellt ist mit der anderen Zelle, wenn das Rezeptormolekül entwickelt ist, auch das Signal übernehmen. Das Signal ist also nur ein Schritt, der endgültige Schritt in einer Kette von Abläufen. Und Sie haben sicher auch daraus schon wieder entnommen, dass beide Zellen nicht nur miteinander kommunizieren müssen, sondern außerdem zusätzlich von außen kommende Signale bekommen müssen, um überhaupt diese Kooperation aufzunehmen. Und das ist jetzt wieder die Steuerung von außen. Damit sind wir wieder da, wo alles angefangen hat. Bei der Interaktion des Organismus mit der Außenwelt. Wir atmen, wir nehmen Nahrung auf, wir sehen, hören, schmecken, fühlen, sind vielfachen Reizen ausgesetzt, die auf uns einwirken, unsere Zellen zu ständiger Aktivität stimulieren, ohne die sie vermutlich ihre Aktionsfähigkeit verlieren würden. Aber die Außenwelt tut uns nicht nur Gutes, Sie bedroht uns auch. Sie schickt uns Fremdkörper, Gifte, Bakterien, Viren, mit denen unser Körper fertig werden muss. Er ist gut dafür gerüstet durch eine spezialisierte Gruppe von Zellen, das Immunsystem. Mit anderen Worten, der Anstoß für eine Tätigkeit der Zellen, der eigentliche Auslöser der Zellkommunikation, kommt in der Regel von außen. Der Organismus antwortet. Man spricht bei der Abwehr von Fremdkörpern auch von Immunantwort. Dabei ist es wichtig, dass die körpereigene Polizei, die Leukozyten, in der Lage sind, körperfremde Proteine von körpereigenen zu unterscheiden, was wiederum ein gut funktionierendes Nachrichtensystem voraussetzt. Aber dies ist ein Kapitel für sich. Wichtig ist in diesem Zusammenhang der Aspekt der Kooperation zwischen den einzelnen Zellen, die durch ständige Rückmeldung erfolgt. Hinrich Peters. Es ist sicher so, dass auch die Empfängerzelle irgendwie ihren neuen Zustand zurückmeldet an die Stimulatorzelle. Und auch da sind wieder zwei Wege denkbar, dass nämlich ein positiver und ein negativer Rückkopplungskreis geschaltet wird. Die Empfängerzelle wird ein positives Rückkopplungssignal senden, das sagt so ungefähr, ich bin stimuliert, mach bitte weiter. Das ist also ein verstärkendes Signal. Und was ebenso bewiesen und gezeigt worden ist, ist die Existenz von hemmenden Signalen. Es ist ja vollkommen klar, dass wenn wir nur verstärkende Signale haben, dass sich die Reaktion dann so aufschaukeln würde, dass sie ungebremst dann für sich eine überschießende Reaktion machen würde. Das heißt, jede aktivierte Reaktion muss auch wieder durch eine Gegenschaltung gebremst werden können. Und das muss auch noch im Sinne des anzustrebenden Zieles sinnvoll in einer sinnvollen Abfolge geschehen. Und dafür gibt es also bremsende, hemmende Rückkopplungssignale, die dann von der aktivierten Zelle abgegeben werden und der Stimulatorzelle sagen sozusagen, so, jetzt bin ich genug stimuliert, jetzt hör bitte auf damit. Das ist ein weiterer Aspekt der Komplexität des Nachrichtensystems zwischen Körperzellen, dass eine Mehrzahl von Signalen gleichzeitig ankommt. Die meisten Zellen haben ja mehrere Rezeptoren für ganz verschiedene Signale und in der Tat werden oft mehrere Signale gleichzeitig ausgelöst. Es gibt durchaus Stimulationen, an denen mehrere Signalstoffe gleichzeitig beteiligt sind. Die Frage ist, wie sie sich gegenseitig beeinflussen. Offenbar sind sie so fein aufeinander abgestimmt, dass sie normalerweise, nur im Krankheitsfall ist es anders, sinnvoll ineinandergreifen. Ein Signal wird heruntergefahren, eines hinauf. Das kann ein Mechanismus der Signalkontrolle sein. Denn gegen die Gefahr der Überstimulation schützt sich die Zelle gelegentlich auch durch eine Art Gewöhnungseffekt. Wenn ein Signal länger anhält, treten andere Signale in Aktion, die die Zelle sozusagen unempfindlicher machen, indem sie die Wirkung der Stimulation abbremsen. Die Rückkopplung zwischen den Zellen läuft also über den Antagonismus von Stimulation und Hemmung. Da es sich ja immer nur um kurzfristige Aktivitäten handelt, muss nach einem kürzeren oder längeren Zeitraum die Zelle in ihren Ruhezustand zurückkehren dürfen. Das geschieht über Signallöschung. Auch hierüber weiß man bisher nur wenig. Hans-Dieter Söhling. Man kann die Signale löschen in der gleichen Reihenfolge, wie sie zustande kommen. Zustande kommen sie ja in der Weise, dass zunächst eine Senderzelle durch irgendeinen Vorgang angeregt wird, ein Signal zu produzieren. Das gelangt an die Empfängerzelle und dann gibt es die vermehrte Bildung von Second Messengern. Die Second Messenger schalten bestimmte enzymatische Reaktionen in der Zelle an oder aus und daraus resultieren dann die Folgen. Man kann jetzt das Signal löschen, indem man das in der gleichen Weise wieder zurückfährt. Das heißt, dass man zunächst mal die stimulierten Enzyme in ihrer Aktivität reduziert. Der effektivste Weg, das Signal zu löschen, ist natürlich, dass man das primäre Signal löscht. Das heißt, dass man die Senderzelle dazu bringt, nicht mehr zu senden. Das kann sehr kompliziert sein, aber auch ziemlich einfach, wie im Fall bestimmter Hormone. Eine Drüsenzelle wird von einer Stimulatorzelle angeregt, ein bestimmtes Hormon abzugeben. Dieses Hormon zirkuliert in der Blutbahn, wo es von speziell dazu ausgerüsteten Rezeptoren registriert wird. Die meldet der Stimulatorzelle, dass da ein kritisches Quantumhormon im Blut ist. Diese fährt nun ihre Signalabgabe herunter, was die entsprechende Drüsenzelle wiederum veranlasst, die Hormonproduktion abzuschwächen oder ganz einzustellen. Man kann sich denken, was passieren würde, falls die Signallöschung aus irgendeinem Grund nicht funktionierte. Es käme zu einer Katastrophe. Der Organismus geriete aus der Balance. Bestimmte Tumore, die zur vermehrten Bildung eines Hormons führen, ohne dass diese Ausschüttung abgeschaltet werden kann, haben eine solche Wirkung. Überhaupt kann jede minimale Entgleisung des fein regulierten Nachrichtensystems der Zellen zu schweren Erkrankungen führen, da eine mehr oder weniger zufällige Störung an einer Stelle alle Folgereaktionen beeinflusst. Viele heute noch rätselhafte Krankheiten, Krebs, Rheumatismus, Multiple Sklerose und seit neuestem AIDS, werden auf ein Versagen des interzellulären Kommunikationssystems zurückgeführt, das schon allein aus diesem Grund die Aufmerksamkeit der Wissenschaft verdient. Volker Neuhoff. Wenn wir jetzt eine Störung in dieser Signalvermittlung haben und wenn man will, kann man eigentlich alle Krankheiten auf derartige Störungen molekular gesehen zurückführen. Und wenn man jetzt gezielt therapeutisch eingreifen will, dann muss man natürlich sehr genau die einzelne Störung kennen, um dann wieder mit einem jetzt ganz genau zugeschneiderten Arzneimittel in die Störung einzugreifen und dafür zu sorgen, dass die, wenn nicht ganz beseitigt, doch wenigstens abgemildert wird. Dennoch versteht sich der Göttinger Sonderforschungsbereich Grundlagen zellulärer Wechselwirkung und Signalvermittlung nicht als angewandte Forschung mit dem erklärten Ziel, bestimmte Krankheiten aufzuklären und Heilmittel dagegen zu finden, sondern als Grundlagenforschung. Das heißt, die Frage nach dem normalen Funktionieren des körpereigenen Kommunikationssystems hat die Priorität vor der Frage nach der Dysfunktion, die gleichbedeutend mit Krankheit ist. Dennoch ist eine derartige Grundlagenforschung, die zunächst einmal zweckfrei die zellbiologischen Vorgänge als solche aufzuklären versucht, nicht ohne Bedeutung für die Medizin. Wie die Rückkopplung der Grundlagenwissenschaft in die angewandte Wissenschaft aussehen könnte, erklärt Volker Neuhoff. Eine der weit verbreiteten, sehr schweren Krankheiten ist die Multiple Sklerose. Die Grundlagenforschung weiß noch nicht, was passiert. Dementsprechend gibt es auch keine vernünftige Therapie. Man weiß, die weiße Substanz, die als Isoliermantel die Fortsätze der Nervenzellen umwickelt, geht kaputt. Man weiß nicht, warum geht er kaputt. Was ist der Auslöser, um diese Substanz zum Untergang zu bringen? Und da, wenn man, da sitzt Grundlagenforschung drin. Das ist eine furchtbar mühsame und sehr zähe Arbeit. Anderes Beispiel, Krebsforschung. Von einigen Karzinomformen weiß man schon, was der Auslöser ist. Aber man weiß auch noch nicht, warum führt derselbe Auslöser bei dem einen Patienten zum tödlichen Krebs und beim anderen sagen, mich stört das nicht, der lebt gesund weiter. Auch hier sehr intensive Grundlagenforschung, zwingende Voraussetzung, um überhaupt gezielt therapeutisch eingreifen zu können. Die Erforschung des zellulären Kommunikationssystems steht noch ganz am Anfang. Auf einem in seiner Vielfalt noch kaum abschätzbaren Feld hat die Wissenschaft die ersten Markierungen gesetzt. Die Erschließung erfolgt schrittweise. Volker Neuhoff. Wir werden immer nur Teilabschnitte klären können, nicht? Und diese Teilabschnitte werden sich mosaikartig zusammenbauen. Und es wird natürlich kleine Informationen geben, die nicht so furchtbar wichtig sind. Man wird versuchen, sich erstmal auf die wichtigsten Systeme, auf die entscheidenden Systeme zu konzentrieren. Dass es daneben dann noch tausend andere Systeme gibt, ist gut. Die müssen auch irgendwann mal bearbeitet werden. Aber man muss erstmal versuchen, an die zentralen Systeme, an die wichtigsten heranzukommen. Und wenn man die verstanden hat und mit den Erfahrungen, die man dabei gesammelt hat, wird natürlich immer schneller sein, weitere Systeme aufzuklären, weitere Systeme zu verstehen und weitere Systeme dann zu untersuchen. Im Forum der Wissenschaft brachten wir heute einen Beitrag von Sybil Wagner über das Informationssystem des Organismus. Titel der Sendung: Wie Zellen miteinander kommunizieren. Neue Perspektiven in der Zellbiologie. Es sprachen Barbara Lankau und Erla Prolius. Regie Till Bergen. Redaktion Wolfgang Kirchesch.